Noch vor Mitternacht kehrten wir zurück. Eifrig suchte Sarah Bettsachen für mich zusammen. Zugegeben, ich war aufgeregt, wo ich nun schlafen würde. Siehst du, Sarah, wir haben keinen Platz für meine Schwester. Geht das schon wieder los? Soll sie etwa auf dem Boden schlafen? Vielleicht kann sie sich ein Hotel nehmen. So ein Unsinn. Alex schläft bei uns auf dem Sofa. Christophers Augen weiteten sich, als würden seine Augäpfel jeden Moment herausfallen. Gespannt presste ich die Lippen aufeinander. Na, das hättest du dir früher überlegen müssen, Chris. Für ein Hotel ist es jetzt wirklich zu spät. Christopher brachte kein Wort heraus. Mit einem Lied auf den Lippen bezog Sarah die Bettdecke mit einem frischen Überzug. Mensch, Chris, ist doch nur für ein paar Nächte. Guck nicht so, als ob es das Ende der Welt wäre. Dann schaute sie zu mir. Mach dir doch nichts aus, bei uns zu schlafen, oder? Nein, stammelte ich und hoffte nicht rot zu werden. Ich hatte noch nie im gleichen Bett wie mein Bruder geschlafen, nicht einmal in Kindertagen. Vermutlich würde ich kein Auge zutun in dieser Nacht. Nun saßen wir alle drei verloren auf dem Bettsofa. Es war unangenehm still. Keiner wusste so recht, was er sagen sollte. Ich schaute um mich, um irgendein Gesprächsthema zu finden. Mein Blick wanderte zu dem Sign-Low-Tour-Poster. Es war, als ob mich Christopher anschaute, doch es war nur sein Abbild. Seltsam, wie man Menschen auf dünne, glänzende Folie bannen kann und sie doch alles ihres Wesens daran verlieren. »Zeig mir deine Musik«, sagte ich zu Christopher. »Was weißt du schon über elektronische Musik? Du hörst doch nur Klassik.« »Du kannst das doch gar nicht beurteilen.« »Was denkst du eigentlich von mir?« »Die wahre Genialität der Musik entfaltet sich erst im Kenner, wenn man in der gleichen Welt lebt, in der die Musik spielt.« Hatte er immer noch dieses Bild von mir als junges Mädchen, das brav am Piano saß und seine Übungen machte? Ich hörte Rock, Pop und auch gerne die Musik der 80er. Klassik war nun wirklich das Letzte, was ich mir freiwillig angehört hätte. Christopher wusste wirklich gar nichts über mich. »Na komm schon, Chris«, feuerte ihn Sarah an. »Spiel I Love You or Hate You, das ist jetzt genau das Richtige, das spüre ich.« Er rappelte sich auf, ging zum Regal und griff eine CD heraus, die er in den alten CD-Player einlegte, dessen Klappe so mitgenommen aussah, als würde sie jeden Moment abbrechen. Der Song begann. Ein kräftig brummender Bassloop, eine entfernte Frauenstimme, ein Echo, das musste Sarah sein. Dann setzte das Schlagzeug ein, alles sehr rau und industrial. Hier und da fiebte der Synthesizer dazwischen wie eine Maschine. Doch dann, als ich diese Stimme hörte, blieb mir das Herz stehen. War das wirklich Christopher? Mit einer solchen Sicherheit schlang er sich durch den Untergrund, übernahm die Herrschaft über die Basslinie, umschmeichelte diese. Im Refrain stieg seine Tonhöhe an, wandelte sich in lupenreinen Falsetto-Gesang, um im nächsten Moment wieder im Klangteppich zu versinken. Er verführte mich, spielte mit mir, ließ mich fallen. Es war einfach perfekt, göttlich. Diese Intensität, die Leidenschaft, mit der er sang und wie gekonnt er seine Stimme modulierte. Es gab keinen Zweifel, mein Bruder war ein Genie. Sarah hatte nicht übertrieben. Immer wieder sang er die Zeilen, I love you, I hate you. 4-mal in jedem Refrain, insgesamt 8-mal. Christopher, hast du dabei an mich gedacht, als du diesen Song geschrieben hast? Gibt es da mehr als nur den Hass auf mich? Ich muss zugeben, ich war mir selbst gegenüber nicht ganz ehrlich. Man könnte unsere Beziehung durchaus Hassliebe nennen. Aber können wir den Hass nicht streichen und nur die Liebe übrig lassen? Wir sind eine Familie, wir sollen uns doch lieben. Aber wenn ich so darüber nachdenke... Zu viel Liebe würde bedeuten, in verbotene Gefilde hervorzudringen. Sind Geschwister also dazu verdammt, sich zu gleichen Anteilen zu lieben und zu hassen? Mein Leben ist bedeutungslos und folgt keinem tieferen Sinn. Doch dein Leben, Christopher, das ist perfekt und schillert in allen Farben. Dich muss man erst erkunden, und das könnte ein ganzes Menschenleben lang dauern.